Abschnitt 11 aus Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Pronikowski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die jungen Königinnen, Teil 1. Schließen wir hier unseren jungen Bienenstock, wo der Kreislauf des Lebens von Neuem beginnt, wo das Leben sich ausbreitet und mehrt, um sich alsbald wieder zu teilen, wenn es den Gipfel seiner Macht und seines Glückes erreicht hat. Und öffnen wir noch einmal den Mutterstock, um zu beobachten, was nach Abzug des Schwarmes darin geschieht. Sobald die Aufregung des Aufbruches sich gelegt hat und zwei Drittel der Einwohner ohne Aussicht auf Wiederkehr ausgewandert sind, liegt der Stock verödet, wie ein Körper, der sein Blut verloren hat. Er ist matt, entkräftet, fast tot. Trotzdem sind einige tausend Bienen zurückgeblieben. Sie nehmen unerschüttert, wenn auch etwas gedrückt, die Arbeit wieder auf, suchen die Fehlenden so gut wie möglich zu ersetzen, entfernen die Spuren der vorangegangenen Orgie, verschließen die zum Plündern freigegebenen Vorräte, befliegen die Blüten, wachen über die Speicher der Zukunft. Kurz, sie sind sich ihrer Aufgabe bewusst und ihrer Pflicht, welche ein ganz bestimmtes Schicksal vorschreibt, treu ergeben. Aber wenn die Gegenwart trübe erscheint, so ist alles, worauf das Auge fällt, von Hoffnungen erfüllt. Wir sind in einem jener Märchenschlösser der deutschen Sage, dessen Wände aus tausend und abertausend Fiolen bestehen, welche die Seelen der Ungeborenen enthalten. Wir sind an der Stätte des Lebens, das dem Leben vorausgeht. Überall ruhen, in wohlverschlossenen Wiegen, in dem zahllosen Übereinander der wunderbaren, sechseckigen Zellen, Myriaden von Nymphen weißer als Milch, die Beine zusammengelegt und das Köpfchen über die Brust gebeugt, und warten auf die Stunde des Erwachens. Wenn man sie so sieht in ihrem einförmigen Grabe, das aus seiner Umgebung herausgelöst fast durchsichtig ist, so möchte man sagen, es sind eisgraue Zwerge in tiefen Sinnen oder Legionen von Jungfrauen, in die Falten ihres Leichentuches gehüllt und in sechskantige Prismen eingesargt, die ein unbezähmbarer Geometer bis zum Wahnsinn fort und fort gebaut hat. Auf dem gesamten Umkreise dieser senkrechten Mauern, die eine werdende, sich wandelnde Welt umschließen, die vier- oder fünfmal die Hülle wechselt und ihr Linnen im Finstern webt, tanzen ein paar hundert Arbeitsbienen flügelschlagend herum, um die nötige Wärme zu erzeugen und auch noch um eines dunkleren Zweckes willen, denn ihr Reigen weist außergewöhnliche methodische Bewegungen auf, die einen, wie ich glaube, bisher von keinem Beobachter erschlossenen Zweck haben. Nach Verlauf weniger Tage reißen die Deckel dieser Myriaden von Urnen. Man zählt deren in einem starken Bienenstock 60.000 bis 80.000. Und zwei große, ernste, schwarze Augen kommen zum Vorschein. Darüber ein paar Fühler, die das Dasein ringsum schon betasten, während die tätigen Kinnbacken die Öffnung erweitern. Sogleich kommen die Ammen herbei, helfen der jungen Biene aus ihrem Gefängnis heraus, stützen, bürsten und säubern sie und bieten ihr auf der Spitze ihrer Zunge den ersten Honig ihres neuen Lebens dar. Sie, die aus einer anderen Welt kommt, ist noch betäubt, blass und schwankend. Sie hat das hinfällige Aussehen eines kleinen Greises, der dem Grabe entronnen ist. Man möchte sagen, sie ist wie ein Wanderer, der mit dem flaumweichen Staube der Unbekannten zum Dasein führenden Straßen bedeckt ist. Im Übrigen ist sie vom Kopf bis zu Füßen vollkommen entwickelt, weiß unmittelbar alles, was sie zu wissen hat, und begibt sich gleich jenen Kindern des Volkes, die sozusagen schon in der Wiege lernen, dass sie nie die Zeit haben werden, zu lachen und zu spielen, alsbald nach den noch verdeckelten Zellen, um ebenfalls mit den Flügeln zu schlagen, sich rhythmisch zu bewegen und ihre noch schlummernden Schwestern zu wärmen, ohne dass es ihr in den Sinn käme, das erstaunliche Rätsel ihrer Bestimmung und ihrer Gattung lösen zu wollen. Einstweilen bleiben ihr die anstrengendsten Verrichtungen trotzdem noch erspart. Sie verlässt den Stock erst 8 Tage nach ihrer Geburt, um ihren ersten Reinigungsausflug zu machen und ihre Luftsäcke mit Luft zu füllen. Diese schwellen alsbald auf, weiten ihren ganzen Körper und vermählen sie von Stund an dem unendlichen Raume. Danach fliegt sie heim, wartet noch eine Woche und befliegt dann in Gemeinschaft mit ihren Altersgefährtinnen zum ersten Mal die Blüten, nicht ohne eine ganz bestimmte Aufregung, die dem Bienenzüchter wohl bekannt ist, das Vorspiel. Man sieht in der Tat, wie sich die jungen Bienen fürchten, wie sie, die Kinder des Dunkels und der Enge, vor dem azurenen Abgrund und der unendlichen Einsamkeit des Lichtes schaudern, und ihre tastende Freude ist aus Schrecken gewebt. Sie bleiben vor der Schwelle stehen, sie zögern, fliegen 20-mal aus und ein, wiegen sich in den Lüften, den Kopf beharrlich nach ihrem Geburtshause gewandt, beschreiben große Halbkreise nach oben und fallen plötzlich unter der Last eines Heimwehs herab. Und ihre 13.000 Augen prüfen oder spiegeln wieder und behalten miteinander alle Bäume, den Springbrunnen, das Gitter, das Spalier, die Dächer und Fenster der Umgebung, bis die luftige Straße, auf der sie heimwärts fliegen werden, so unwandelbar in ihr Gedächtnis eingegraben ist, als wäre sie mit dem Stahlgriffel in den Raum geritzt. Da wir hier zufällig ein neues Mysterium berühren, so wollen wir es nicht unbefragt am Wege liegen lassen. Es ist immer vorteilhaft, ein Mysterium zu befragen, und wenn es keine Antwort gibt, so trägt doch selbst sein Schweigen zur Erweiterung unserer bewussten Unwissenheit bei, welche das fruchtbarste Feld unserer Tätigkeit ist. Wie also finden die Bienen ihre Wohnung wieder, die sie oft durchaus nicht sehen können, da sie meist unter Bäumen versteckt ist, und deren Flugloch jedenfalls nur ein unendlicher Punkt im Raume ist? Wie ist es möglich, dass man sie in einem Kasten 2 oder 3 Kilometer vom Bienenstock fortbringen kann und sie ihn doch nur äußerst selten nicht wiederfinden? Sehen sie ihn durch die Gegenstände hindurch? Finden sie sich mit Hilfe von Merkzeichen zurecht oder besitzen sie etwa jenen besonderen, noch wenig bekannten Sinn, den wir gewissen Tieren, zum Beispiel den Schwalben und Tauben, zuschreiben und den man den Richtungssinn nennt? Die Experimente von Gefabre, Lübbock und vor allem Romains, Nature, 29. Oktober 1886, scheinen zu beweisen, dass sie von diesem seltsamen Instinkt nicht geleitet werden. Andererseits habe ich mehr als einmal die Erfahrung gemacht, dass sie Form und Farbe des Bienenstockes keineswegs berücksichtigen. Sie scheinen sich mehr an den gewohnten Anblick des Bienenstandes, an die Lage des Flugloches und die Stellung des Flugbrettes zu halten. Anmerkung: Das Flugbrett ist oft nichts als eine Fortsetzung des Brettes, auf dem der Bienenstock ruht, und bildet eine Art Vorhof oder Ruheplatz vor dem Haupteingang, dem sogenannten Flugloch. Ende der Anmerkung. Aber selbst das ist nebensächlich. Und wenn man zum Beispiel, während sie ihre Tracht holen, die Vorderseite ihrer Wohnung von oben bis unten verändert, so kommen sie nichtsdestoweniger aus den Tiefen des Horizontes direkt darauf zugeflogen und zögern nur in dem Augenblicke etwas, wo sie die unverkennbare Schwelle betreten. Ihre Orientierungsmethode scheint, soweit wir dies nach unseren Erfahrungen beurteilen können, vielmehr auf einem System von Merkzeichen zu beruhen und außerordentlich fein und zuverlässig zu sein. Es ist nicht der Bienenstock, den sie wiedererkennen. Es ist der Platz, den er unter den umliegenden Gegenständen einnimmt. Und dieser Ortssinn ist so wunderbar genau, so mathematisch sicher und so tief in ihr Gedächtnis eingegraben, dass, wenn der Bienenstock nach 4 oder 5 Monaten der Einwinterung in einem dunklen Keller wieder an seinen Platz gestellt und das Flugloch wenige Zentimeter zur Seite gerückt wird, alle Bienen, wenn sie mit der ersten Tracht heimkehren, genau an der Stelle anfliegen, wo es sich im vorigen Jahre befand. Nur allmählich finden sie tastend den verschobenen Eingang. Man möchte glauben, der Raum habe den ganzen Winter hindurch die unzerstörbare Spur ihrer Flüge sorgfältig bewahrt und der Pfad ihrer Emsigkeit sei in der Luft eingegraben. So kommt es auch, dass viele Bienen sich verirren, sobald man den Bienenstock woanders hinstellt, ausgenommen, wenn es sich um eine große Reise handelt oder die ganze Gegend, die sie bis auf 3 oder 4 Kilometer im Umkreise genau kennen, völlig verändert ist. Oder endlich, wenn man ein Brett vor dem Flugloch anbringt und ihnen dadurch begreiflich macht, dass sich etwas verändert hat, dass sie sich neu orientieren und andere Merkpunkte aussuchen müssen. Indessen kehren wir zu dem sich allmählich wieder bevölkernden Bienenstocke zurück, in dem sich eine Wiege nach der anderen öffnet und selbst der Stoff der Wände in Bewegung zu geraten scheint. Aber der Stock hat noch keine Königin. An den Rändern des Brutnestes erheben sich 7 bis 8 bizarre Bauten, die an der rauen Oberfläche der gewöhnlichen Zellen wie die Kreise und Protuberanzen aussehen, welche den fotografischen Mondbildern ein so seltsames Gepräge gegeben. Es sind sozusagen runzelige Wachskapseln oder hängende, rundum geschlossene Eicheln, die den Raum von 3 oder 4 Arbeitsbienenzellen einnehmen. Sie sitzen gewöhnlich auf einem Fleck und eine zahlreiche, eigentümlich unruhige und aufmerksame Wache beschirmt diesen Teil des Stockes, über dem irgendein Zauber zu walten scheint. Es ist das Reich der Mütter. In jede dieser Zellen ist vor Aufbruch des Schwarmes ein Ei gelegt, das genauso aussieht wie die, aus denen die Arbeitsbienen hervorgehen, sei es von der Königin selbst, sei es, was wahrscheinlicher ist, obwohl es bisher nicht festgestellt wurde, von den Arbeitsbienen, indem diese es von einer der benachbarten Zellen hinüberschafften. Nach 3 Tagen entsteht aus dem Ei eine kleine Larve, die eine besondere, möglichst reichliche Nahrung erhält. Und nun können wir die Natur in der Verfolgung einer ihrer beliebtesten Methoden belauschen, die, handle es sich um Menschen, zugleich den anspruchsvollen Namen Verhängnis erhalten würde. Die kleine Larve macht infolge dieser Behandlungsart eine ganz besondere Entwicklung durch und ihr Geist und Körper verändert sich dergestalt, dass die Biene, die aus ihr hervorgeht, einer ganz anderen Insektengattung anzugehören scheint. Die Königin, denn sie ist es, lebt 4 bis 5 Jahre statt 5 oder 6 Wochen. Ihr Hinterleib ist 2-mal länger, von hellerer, goldiger Farbe. Ihr Stachel ist gekrümmt. Ihre Augen zählen nur 6.000 bis 7.000 Facetten, statt 12 oder 13.000. Ihr Hirnschädel ist enger, aber ihre Eierstöcke sind mächtig entwickelt und sie besitzt ein besonderes Organ, die sogenannte Samentasche, die sie gewissermaßen zweigeschlechtig macht. Sie besitzt keinerlei Arbeitswerkzeuge, weder Organe zur Wachsbildung noch Bürsten und Körbchen zum Einsammeln des Blütenstaubes. Sie hat keine der Gewohnheiten und Leidenschaften, die uns von der Biene unzertrennlich scheinen. Sie empfindet keinen Sonnendurst, kein Verlangen nach dem Luftraume. Sie stirbt, ohne auch nur eine Blume beflogen zu haben. Sie verbringt ihr Dasein im Dunkeln und in der Enge des Bienenstockes, voll unermüdlichen Verlangens nach Wiegen für die Brut. Dafür lernt sie allein die Freuden der Liebe kennen. Sie weiß nicht, ob sie das Licht 2-mal in ihrem Leben erblicken wird, denn das Schwärmen ist nicht unbedingt notwendig. Vielleicht wird sie nur ein einziges Mal ihre Flügel gebrauchen. Aber dieser einzige Ausflug gilt ihrem Geliebten. Es ist sonderbar zu sehen, dass so viele Dinge, Organe, Gedanken, Sehnsüchte und Gewohnheiten, kurz ein ganzes Schicksal, sich dergestalt nicht in einem Samen befindet. Dies wäre das gewöhnliche Wunder von Pflanzen, Tier und Mensch, sondern in einem fremden, trägen Stoffe, nämlich in einem Honigtropfen. Anmerkung: Einige Bienenzüchter behaupten, dass Arbeitsbienen und Königinnen, sobald sie das Ei verlassen haben, dieselbe Nahrung erhalten, eine Art stickstoffreicher Milch, welche die Pflegerinnen aus einer Kopfdrüse ausscheiden. Doch werden die Arbeitsbienenlarven nach einigen Tagen entwöhnt und fortan mit gröberer Nahrung, Honig und Pollen gespeist, während die junge Königin bis zu ihrer vollständigen Entwicklung reichlich mit jener kostbaren Milch ernährt wird, die man den Königstrank genannt hat. Wie dem aber auch sei, der Erfolg und das Wunder bleiben die gleichen. Ende der Anmerkung. Ungefähr eine Woche ist seit dem Scheiden der alten Königin verstrichen. Die königlichen Nymphen, die in ihren Kapseln schlummern, sind nicht alle gleichalterig, denn die Bienen haben ein Interesse daran, dass die Königinnen nur nacheinander auskommen. Je nachdem das Volk sich entscheidet, einen 2., 3. oder 4. Schwarm dem ersten nachzusenden. Seit einigen Stunden tragen sie die Wände der reifsten Zelle allmählich ab. Und bald streckt die junge Königin die von innen gleichzeitig an dem gerundeten Deckel nagt, den Kopf heraus, kommt halb zum Vorschein und kriecht schließlich mit Hilfe der Wärterinnen, die herbeilaufen, sie bürsten, reinigen und liebkosen ganz aus, um ihre ersten Gehversuche auf der Wabe zu machen. Sie ist wie die auskriechenden Arbeitsbienen bleich und schwankend. Aber nach 10 Minuten steht sie schon fest auf den Beinen und läuft voller Unruhe in dem Gefühl, dass sie nicht allein ist, dass sie ihr Reich erobern muss, dass es irgendwo noch Prätendenten gibt, über alle Wachsmauern hin und sucht nach ihren Nebenbuhlerinnen. Hier greift nun die Weisheit, der Instinkt, der Geist des Bienenstockes oder die Masse der Arbeitsbienen mit einer geheimnisvollen Entscheidung ein. Am überraschendsten ist es, wenn man den Gang dieser Ereignisse in einem Bienenstock mit Glaswänden mit den Augen verfolgen kann. Denn man gewahrt nie das geringste Zaudern, die geringste Uneinigkeit. Man findet nie das geringste Zeichen von Zwist und Streit. Eine vorherbestimmte Einmütigkeit herrscht überall. Es ist dies der Dunstkreis des Bienenstaates und jede Biene scheint im Voraus zu wissen, was die anderen denken werden. Trotzdem ist der Augenblick für sie sehr ernst. Es ist genau genommen der Augenblick, wo es sich um Leben und Bestand des Stockes handelt. Sie haben zwischen 3 oder 4 weittragenden Möglichkeiten zu wählen, die in ihren Folgen völlig verschieden sind und durch ein Nichts verhängnisvoll werden können. Sie haben die eingeborene Leidenschaft oder Pflicht der Vermehrung der Art mit der Erhaltung des Bienenstockes und seiner Sprösslinge in Einklang zu bringen. Bisweilen greifen sie fehl und senden nacheinander 4 oder 5 Schwärme aus, wodurch der Mutterstock übermäßig geschwächt wird. Sie sind dann nicht mehr imstande, sich schnell genug zu vermehren, werden durch unser Klima überrascht, welches nicht das Klima ihres Ursprungslandes ist, das sie trotz allem noch immer in Erinnerung behalten, und gehen mit Einbruch des Winters zugrunde. Sie werden so das Opfer des sogenannten Schwarmfiebers, das, wie das gewöhnliche Fieber, eine Art von zu heftiger Reaktion des Lebens ist, die über das Ziel hinausschießt, den Kreis schließt und mit dem Tode endigt. Von diesen Entschlüssen, die sie fassen können, scheint keiner vorherbedingt zu sein. Und der Mensch kann, wenn er bloßer Zuschauer bleibt, nicht voraussehen, welchen sie wählen werden. Aber dass diese Wahl allemal überlegt ist, das geht daraus hervor, dass er sie beeinflussen und selbst herbeiführen kann, indem er gewisse Umstände modifiziert. Zum Beispiel, wenn er den Raum, den er ihnen zur Verfügung stellt, verkleinert oder vergrößert, indem er gefüllte Honigwaben mit leeren Waben, die Arbeitsbienenzellen enthalten, vertauscht und umgekehrt. Es handelt sich also für sie nicht darum, ob sie sofort einen zweiten oder dritten Schwarm aussenden werden. Dies wäre, könnte man sagen, nur eine blinde Entschließung, die durch die Launen und Reizungen einer guten Stunde veranlasst wird. Es handelt sich vielmehr darum, vom Fleck weg und in voller Übereinstimmung Maßregeln zu ergreifen, die es ihnen ermöglichen, 3 bis 4 Tage nach Geburt der ersten Königin einen neuen Schwarm und 3 Tage nach Aufbruch der jungen Königin mit diesem Schwarm einen dritten Schwarm auszusenden. Man kann nicht leugnen, dass hierin ein ganzes System, eine ganze Kombination von zukünftigen Dingen liegt, die sich, wenn man die Kürze ihres Lebens in Erwägung zieht, über einen beträchtlichen Zeitraum erstreckt. Diese Maßregeln nun betreffen die Pflege der jungen Königinnen, die noch in ihren Wachssärgen schlafen. Ich will annehmen, der Geist des Bienenstockes entschließt sich, keinen zweiten Schwarm auszusenden. Auch dann stehen noch 2 Wege offen. Sollen sie die Erstgeborenen unter den jungen Prinzessinnen, deren Geburt wir beiwohnten, gestatten, ihre feindlichen Schwestern zu vernichten? Oder sollen sie abwarten, bis sie die gefährliche Zeremonie des Hochzeitsausfluges vollzogen hat, von der die Zukunft des Volkes abhängen kann? Zuweilen lassen sie den unmittelbaren Mord zu. Oft auch widersetzen sie sich ihm, aber man sieht ein, dass es schwer zu sagen ist, ob dies in Voraussicht der Gefahren des Hochzeitsausfluges geschieht oder weil ein zweiter Schwarm ausgesandt werden soll, denn es ist oft beobachtet worden, dass sie sich zur Aussendung eines zweiten Schwarms entschlossen, dann aber plötzlich ihren Willen geändert und die ganze, vor der Wut der Erstgeborenen beschirmten Nachkommenschaft vernichtet haben. Sei es, dass die Witterung zu ungünstig wurde, sei es aus einem anderen, für uns undurchdringlichen Grunde. Aber nehmen wir einmal an, sie hätten auf das Schwärmen verzichtet und die Gefahren des Hochzeitsausfluges angenommen. Wenn also unsere junge Königin, von Eifersucht getrieben, sich dem Gebiet der königlichen Wiegen naht, so macht die Wache ihr Platz. Sie stürzt sich in ihrer Eifersucht wutentbrannt auf die erste Zelle, die sie trifft, und sucht mit Füßen und Zähnen die Wachshülle zu zerreißen. Sie erbricht die Zelle, zerreißt das Gespinst, mit dem die Innenwände bekleidet sind, entblößt die schlafende Prinzessin, und wenn ihre Nebenbuhlerin bereits erkenntlich ist, dreht sie sich um, führt ihren Stachel in die Zelle ein und bohrt ihn wild in den Leib der Gefangenen, bis diese den Wunden der vergifteten Waffe erliegt. Dann beruhigt sie sich. Der Tod, der dem Hass aller Wesen eine geheimnisvolle Schranke setzt, scheint sie zu befriedigen, und sie zieht ihren Stachel heraus, um sich einer anderen Zelle zuzuwenden. Sie öffnet diese gleichfalls, lässt sie jedoch unversehrt, sobald sie nur eine Larve oder unentwickelte Nymphe darin findet, und hält erst dann inne, wenn sie röchelnd und erschöpft mit ihren Zähnen an den Wachsmauern kraftlos abgleitet. Die Bienen, die um sie sind, sehen ihrem Tun zu, ohne daran teilzunehmen, und weichen zurück, um ihr freies Feld zu lassen. Aber sobald sie eine Zelle erbrochen und zerstört hat, eilen sie herbei, zerren den Leichnam, die noch lebendige Larve oder die verletzte Nymphe hervor und schaffen sie aus dem Stocke, um sich alsdann voller Gier über die königliche Nahrung zu stürzen, die auf dem Zellenboden zurückgeblieben ist. Wenn schließlich die Wut ihrer erschöpften Königin nachlässt, vollenden sie selbst den Mord der Unschuldigen, und das Königsgeschlecht verschwindet mitsamt seinen Häusern. Es ist dies neben der Drohnenschlacht, die übrigens noch entschuldbarer ist, die furchtbarste Stunde des Bienenstockes, die einzige, wo die Arbeitsbienen dem Tod und der Zwietracht Einlass in ihr Haus gewähren. Und auch hier, wie so oft in der Natur, sind es die Bevorzugten der Liebe, welche die außergewöhnlichen Anzeichen des gewaltsamen Todes tragen. Bisweilen doch der Fall ist selten, denn die Bienen wissen ihm vorzubeugen, kommen zwei Königinnen zugleich aus. Dann entspinnt sich gleich nach Verlassen der Wiege der tödliche Zweikampf, der Hybea Gelegenheit zu einer eigentümlichen Entdeckung gab. Jedes Mal, wenn die beiden Jungfrauen in ihren Chitinpanzern einander so gegenüberstehen, dass sie sich, wenn sie ihren Stachel zücken, gegenseitig durchbohren würden, scheint wie in den Kämpfen der Ilias ein Gott oder eine Göttin, vielleicht der Gott oder die Göttin der Rasse, sich ins Mittel zu legen, und die beiden Kriegerinnen lassen voneinander ab, wie in plötzlichem Schrecken, und fliehen sich gegenseitig voller Entsetzen, um alsbald wieder aufeinander loszufahren, sich abermals zu fliehen, wenn das zwiefache Verhängnis die Zukunft ihres Volkes von Neuem bedroht, und so fort, bis es einer von beiden gelingt, ihre Nebenbuhlerin bei einer unvorsichtigen oder ungeschickten Bewegung zu überlisten und gefahrlos zu töten. Denn das Gesetz der Gattung heischt nur ein Opfer. Ende von Abschnitt 11.